Sterne hoffen, wieder herrlich aufzuleben. Denn alle denkst an mich, denn du Holde, denn du Holde denkst, denkst an mich. Mein feines Liebchen nicht gesehen, ich sah es an einem Sonntag wohl vor der Türe stehen, das tausend schöne Jungfräulein, das tausend schöne Herzlein, wollte Gott, ich wär heute bei ihr, wollte Gott, ich wär heute. O liebliche Wangen, ihr macht mir verlangen, dies Rote, dies Weiße zu schauen mit Fleiße, und dies nur allein ist nicht, was ich meine, zu schauen, zu grüßen. verlangen und liebliche Wangen. Ihr macht mir verlangen und liebliche Wangen. O Sonne der Wonne, o Wonne der Sonne, o Augen zu saugen, das Licht meiner Augen, o himmlische Sinne, o himmlisch beginnen, o Himmel auf Erden. Magst du mir nicht werden, o Himmel auf Erden, magst du mir nicht werden. O Wonne der Sonne, o Wonne der Wonne. O Schönste der Schöne, benimm mir die Sehne, komm ein, komm, komm, du Süße, du Fromme. Ach Schwester, ich sterbe, ich sterbe, ich verderbe, komm, komm, komm eine. Komm, komm, komm, heile, benimm mir die Seele, du Schönste der Schönen. Benimm mir die Seele, du Schönste der Schönen, der Schönen. Ein Blick von deinen Augen in die meinen, ein Kuss von deinen und auf meinen Mund, wer davon hat wie mich gewisse Kunde, mag dem was anders wohl erfreulich scheinen. Entfernt von dir, entfremdet von den meinen, führ ich stets die Gedanken in dir um, und immer treffen sie auf jene Stunde. Ja, denk ich hätte.